one of my mentors, he was a guy that started the big work through with Yonki Cho in South Korea. Einer meiner Mentoren war ein Mann, der das große Werk mit Yonki Cho in Südkorea aufbaute. And I sat at his feet endless hours. Ich saß endlose Stunden zu seinen Füßen. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello, hello, our wonderful friends. Hallo, hallo, unsere wunderbaren Freunde. We are back and we are going to talk about the subject that Jesus talked more about than any other subject. Wir sind zurück und reden über das Thema, das Jesus mehr als jedes andere thematisierte. It's the kingdom of God. Das Königreich Gottes. It's a clear subject in my understanding of the Bible. Nach meinem Verständnis ein klares biblisches Thema. But it's a confusing subject in the minds of many people. Aber ein kompliziertes Thema für viele Menschen. I had the privilege to have some amazing mentors here on this earth. Ich hatte das Privileg, einige unglaubliche Mentoren zu haben. One of my mentors, he was a guy that started the big work through with Yonki Cho in South Korea. Einer meiner Mentoren war ein Mann, der das große Werk mit Yonki Cho in Südkorea begann. And I sat at his feet endless hours. Und ich saß endlose Stunden zu seinen Füßen. I had another incredible great mentor from England. Noch ein großartiger Mentor aus England. Powerful man of God. Kraftvoller Mann Gottes. But another mentor that I never met because he went to Jesus, I think actually the year I was born. Noch einer, den ich nie kennenlernte, denn er ging zu Jesus im Jahr meiner Geburt. Maybe a year before, year after, but around about that time. Ungefähr in dieser Zeit. But through his writings, he has mentored me until today. Durch seine Literatur hat mich bis heute begleitet. And his biggest subject was the kingdom of God. Und sein größtes Thema war das Königreich Gottes. He had a deep conviction that everything must submit to the kingdom of God, otherwise it's not worthwhile. Er hatte die tiefe Bezeugung, dass ich alles dem Reich Gottes unterordnen muss, ansonsten ist es nicht lebenswert. An extremely radical man. Ein sehr radikaler Mann, but powerfully used by God. Kraftvoll gebraucht von Gott. So of course, because this guy has been kind of like a mentor to me through his writing. Weil eine Art Mentor für mich war durch seine Literatur. For probably now about 42, 43 years. Das für ungefähr 42 oder 43 Jahren. I've, as you can imagine, have given a lot of thought to the kingdom of God. Du kannst dir vorstellen, dass ich mir viel Gedanken über das Reich Gottes gemacht habe. What is the kingdom of God really? Was ist das Königreich Gottes wirklich? You know, to many people, the kingdom of God is a very abstract thing. Für viele ist es etwas sehr Abstraktes. Well, let's look what the Bible says. Schauen wir, was die Bibel sagt. The Bible actually gives us some clear definitions of the kingdom of God. Die Bibel gibt uns klare Definitionen über das Reich Gottes. In Romans chapter 14, verse 7, in Römer 14, Vers 7, look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. Now the kingdom of God is not food nor drink, it is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Das Reich Gottes ist weder Essen noch Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. It's really interesting. Das ist interessant. Paul actually gives a clear definition to the kingdom of God. Dass Paulus das Königreich klar definiert. So what does he mean though when he says it's not food and drink? Was meinte er aber damit, weder essen noch trinken? So if we live in the kingdom of God, we can't eat and drink anymore, we have to fast the whole time. Wenn wir im Reich Gottes leben, können wir weder essen noch trinken, sondern müssen die ganze Zeit fasten? That's not even what he's saying. Das sagt er nicht. The context is this. Der Kontext ist, that the people in the church in Rome, they were judging one another. Die Menschen in der Gemeinde in Rom verurteilten sich gegenseitig. Ah, you're not supposed to eat this. Ah, das hättest du nicht essen dürfen. Meat was offered to the demons. Dieses Fleisch wurde Dämonen geopfert. You're not supposed to drink this wine. Du solltest diesen Wein nicht trinken. Paul said, guys, the kingdom of God is not about these natural things. Paulus sagt, Leute, es geht nicht um diese natürlichen Dinge. The kingdom of God is supernatural kingdom. Das Königreich Gottes ist ein übernatürliches Reich. If you live in the kingdom, you will constantly live in peace, joy and in righteousness. Wenn du im Königreich lebst, lebst du im Frieden, Freude und Gerechtigkeit. So it's really simple. Es ist einfach. If your life expresses peace, joy and righteousness, your life expresses the kingdom. Wenn dein Leben Friede, Freude und Gerechtigkeit ausdrückt, drückst du Königreich aus. If your life doesn't express these three elements, you are obviously not living in the kingdom the way you're supposed to live. Wenn dein Leben diese Elemente nicht ausdrückt, bist du offensichtlich nicht dort, wo du sein solltest. Do you know what I've learned about the kingdom of God? Weißt du, was ich über das Königreich gelernt habe? If you surrender to this kingdom, then everything from this kingdom becomes yours. Wenn du dich diesem Reich hingibst, wird dir alles davon gehören. I will talk about this a little bit later if I don't forget. Ich werde später noch mal darüber sprechen, wenn ich daran denke. But let's go first back to peace, righteousness and joy. Sprechen wir zuerst über Friede, Gerechtigkeit und Freude. Peace doesn't have anything to do with circumstances. Friede hat nichts mit Umständen zu tun. That's how we define it. Aber so definieren wir es. We have this idea, oh, if there is absence of war, there is peace. Wir sagen, bei Abwesenheit von Krieg herrscht Frieden. That's not true. Das stimmt nicht. There are people who have absence of war, but internally there is no peace. Es gibt Menschen, die sich nicht im Krieg befinden, jedoch keinen Frieden haben. And Peter was in the prison waiting to have his head cut off and he was so in peace that he slept. Und Petrus wartete im Gefängnis auf seine Exekution und schlief dennoch voller Friede. You see, peace has to do with the presence of the Prince of Peace, who is Jesus. Friede hat mit der Anwesenheit des Friedefürsten zu tun, das ist Jesus. So the King of the Kingdom of God is Jesus. Denn der König des Reiches Gottes ist Jesus. So where the King can completely reign and rule, there will be these three elements, righteousness, peace and joy. Wo der König vollkommen regieren kann, werden die drei Elemente sein, Gerechtigkeit, Friede und Freude. So if you surrender to this kingdom, you will experience peace no matter what the circumstances are. Wenn du dich diesem Königreich hingibst, wirst du Friede erfahren, egal was deine Umstände sind. If you learn to live in this kingdom, you will experience joy even if there's nothing to be happy about. Wenn du lernst im Königreich zu leben, wirst du Freude erleben, selbst wenn nichts Erfreuliches in deinem Leben passiert. Because these are the elements of the kingdom where Jesus Christ reigns as the king. Denn das sind die Elemente des Königreiches, wo Jesus Christus als König regiert. You know, there were many times I've said to the Lord. Oft habe ich zum Herrn gesagt. I mean, many times. Viele Male. I said, Lord, can you turn down a little bit the emotion of joy inside of me? Because I don't think my body can even sustain this. I might die of a heart attack. Herr, kannst du die Freude in meinen Emotionen etwas runterdrehen? Ich sterbe noch an einem Herzinfarkt, weil das Gefühl der Freude so stark ist. I've many times physically felt that the joy is going to kill me. Ich habe die Freude oft so stark empfunden, dass ich dachte, es würde mich umbringen. Like I feel, let's calm down because my body is going crazy. Ich musste mich beruhigen, denn mein Körper spielte verrückt. It's the kingdom of God. Das ist das Königreich Gottes. There's nothing to with circumstances. Es hat nichts mit Umständen zu tun. The kingdom of God is also righteousness. Das Königreich Gottes ist auch Gerechtigkeit. Now in the Greek word in the New Testament, they use two different words for righteousness. Im Griechischen werden zwei Worte für Gerechtigkeit verwendet. The one is the state of righteousness that we have been put into through Jesus Christ. Eines ist der Stand der Gerechtigkeit, den wir durch Christus erhalten. The other one is the righteous acts that we do as a result of having become righteous. Das andere sind die Taten der Gerechtigkeit, die wir tun als Resultat davon, dass wir gerecht gemacht wurden. You know, it's not good enough to say I am righteous in Christ Jesus and then live and don't act righteous. Es reicht nicht zu sagen, ich bin gerecht gemacht durch Christus und dann nicht danach zu handeln. That's not the kingdom of God. Das ist nicht das Königreich Gottes. Jesus acts righteous and he's the king of the kingdom. Denn Jesus handelte gerecht und er ist der König des Reiches. So, if you really learn to live in the kingdom, you will always act righteously, you will live in permanent peace and you will always have joy. Wenn du lernst, im Reich Gottes zu leben, wirst du gerecht handeln, im Frieden wandeln und wahre Freude erleben. That's the kingdom. Das ist das Königreich. Paul gave the kingdom of God another definition. Paulus gibt dem Königreich auch eine andere Definition. In the first letter to the Corinthians, if I remember right, it's in the fourth chapter. Im 1. Korinther, wenn ich mich recht erinnere, im 4. Kapitel. Paul says, the kingdom of God is not in words only, it's in power. Paulus sagt, das Reich Gottes drückt sich nicht nur in Worten aus, sondern in Kraft. It's the word dynamis, explosive power. Und das Wort hier ist Dynamis, explosive Kraft. So if you live in the kingdom of God, you will always express that power. Wenn du also im Reich Gottes lebst, wirst du immer diese Kraft ausdrücken. The sick will be healed. Kranke werden geheilt. Circumstances will be changed. Umstände werden geändert. And the dominion of the devil will be completely broken. Und die Herrschaft des Teufels wird komplett zerstört. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. Jesus said that when I cast out devils with my finger, I will with the finger of God, the kingdom of God has come among us. Wait, what's that? If I cast a demons with the finger of God, the kingdom of God has come among you. Wenn ich die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, zeigt sich das Königreich Gottes. Guys, we could do endless hours of teaching just about the kingdom, but Los. This is a YouTube video. Leute, wir könnten Stunden über das Königreich Gottes lehren, aber das ist ein YouTube Video. So Jesus said that the kingdom of God comes where the kingdom of devil is exposed, Jesus, and destroyed. Jesus sagte, wo das Königreich Gottes kommt, wird das Reich des Teufels zerstört. So look. Also schau. You can live in this dynamic power. Du kannst in dieser dynamischen Kraft leben. But the devil is so terrified of you because your dynamic power is so much greater than anything he has. Wo der Teufel dich so fürchtet, weil deine Dynamiskraft so viel größer ist als alles, was er hat. It's the kingdom. Das ist das Reich. But Jesus said something else really interesting. Jesus sagt noch etwas Interessantes. He said that in Luke chapter 17 verse 21. Er sagt, dass in Lukas 17 Vers 21. He said the kingdom of God is with in you. Das Reich Gottes ist in uns. Wow. Wow. What does it mean the kingdom of God is in me? Was heißt das, das Königreich ist in mir? But you know, the crazy thing is he said this to non-Christians. Das Krasse ist, er sagte das zu Nicht-Christen. How can the kingdom of God be in non-Christians? Wie kann Gottes Königreich in Nicht-Christen sein? Look. Schau. The way God created us is he created us to live in the kingdom of God. So wie Gott uns schuf, ist, um im Reich Gottes zu leben. He place the laws of the kingdom of God inside of every single person. Er legte die Gesetze seines Reiches in jeden von uns. So what he was trying to express is, guys, if you surrender to the kingdom of God within you, you will have the right life. If you don't, you're going to suffer terrible consequences. Was er sagt, wenn ihr euch dem Reich Gottes, das in euch ist, hingebt, werdet ihr ein rechtes, gutes Leben haben. Wenn nicht, werdet ihr schreckliche Konsequenzen erleben. Now let's go back to what I said. I will talk more about it in the beginning. Jetzt gehen wir zu dem, was ich anfangs erwähnt hatte. See, how can you experience everything that's in the kingdom? Wie kannst du das Königreich erleben? How can all of the resources of the kingdom of heaven actually be yours and experienced? Wie können all die Ressourcen deine sein und erlebbar werden? Very simple. Ganz einfach. You have to understand this powerful truth. Du musst diese kraftvolle Wahrheit verstehen. There are only two kingdoms. Es gibt nur zwei Königreiche. The kingdom of darkness, the kingdom of light. Das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. They don't match. Sie passen nicht zusammen. They will never be married. Sie werden sich nie vereinen. If you surrender to one, you can experience everything that this kingdom has. If you surrender to the other, well, you have everything that kingdom has. Wenn du dich einem hingibst, erlebst du alles, was daraus entspringt, und das Gleiche beim anderen. One is ruled by the devil, one is ruled by King Jesus. Eines wird vom Teufel regiert, das andere vom König Jesus. The kingdom of self is a surrender to the kingdom of devil. Das Reich des Ich steht im Reich des Teufels. Because the devil is all about self. Denn beim Teufel geht es um sich selbst. I want to be the greatest. I want to rise higher than everybody else. He was thrown out of heaven. Ich will der Beste sein. Ich will höher sein als die anderen. So flog der Teufel aus dem Himmel. So every time you surrender to the kingdom of self, I want, I want, I want, you are not surrendered to the kingdom of God. Jedes Mal, wenn du dich dem Reich deines Ichs hingibst, ich will, bist du nicht dem Königreich Gottes hingegeben. So therefore, peace, joy, righteousness, power, all the goodness of the kingdom of heaven will not be yours. So werden Friede, Freude, Gerechtigkeit und Kraft, all das Gute des Himmels, dir nicht gehören. So we are trying to grab the things from the kingdom of God, but our hands are not open. Wir versuchen, die Dinge des Reiches Gottes zu ergreifen, aber unsere Hände sind nicht leer. Holding on to the kingdom of I. Wir halten uns am Reich des Ich fest. And we say, why can't I experience everything in the kingdom of God? Dann fragen wir uns, wieso erlebe ich nicht das Königreich Gottes? How can you grab something with closed hands? Wie kannst du etwas mit geschlossenen Händen ergreifen? I've learned to live with open hands. Ich habe gelernt, mit offenen Händen zu leben. Hold on to my life, neither do my kingdom. Ich halte nicht an meinem Leben, nicht an meinem Königreich fest. Now, by appropriating faith, I grab everything that's in the kingdom. Yeah, go ahead. Im nehmenden Glauben ergreife ich alles, was das Reich Gottes hat. Joy, peace, power. Liebe, Freude, Friede, Kraft. Authority. Autorität. It's the most amazing kingdom. Es ist das schönste Reich. I have decided. Ich habe entschieden, that I place no value on anything. Dass ich auf nichts Wert setze. Except in its relationship to the kingdom of God. Aus in die Beziehung zum Reich Gottes. Everything is to submit to his kingdom. Alles muss sich seinem Reich unterordnen. Where Jesus is king. Wo Jesus König ist. So, Jesus is my model. So, Jesus ist mein Vorbild. I have mentors, but I've not have a single model here on earth. Ich habe Mentoren, aber kein Vorbild auf dieser Erde. Paul said, follow me as I follow Jesus. Paulus sagt, folgt mir, wie ich Jesus folge. So Jesus, the reality Paul prompted people to follow Jesus because he's the king of the king. Paulus fordert die Leute, Jesus zu folgen, dem König des Königreiches. So if your model in how you live your life becomes Jesus, that means you're now surrendered to the kingdom of God because Jesus is the king of that kingdom. Wenn dein Vorbild, wie du lebst, Jesus ist, heißt das, du bist dem Reich Gottes hingegeben, denn Jesus ist der König des Reiches. There are several people who tried so hard to change what I believe about finances. Einige Menschen haben versucht zu ändern, wie ich über Finanzen denke. Because I believe in a ridiculously radical generous lifestyle. Denn ich glaube an einen extrem radikalen, großzügigen Lebensstil. I believe in don't accumulate and never let your heart be gripped by the love of money. Ich glaube, sammle nichts an und lass dich nie von der Liebe zum Geld verleiten. Ich glaube, sorge dich nicht um morgen, denn mein Vater im Himmel sorgt für mich. Einmal standen einige große Leiter mit mir zusammen. Und one expressed his concern about my wrong, supposedly, attitude towards money. Und der eine bekundete seine Sorge um meinen falschen Umgang mit Geld. Der andere sagte, keine Sorge, ich werde ihn in 3 Jahren ändern. Ich drehte mich zu ihm und sagte, wirst du nicht. Denn ich lernte dies zu den Füßen Jesu sitzend und niemand kann das ändern. You can't experience all the resources of the kingdom of heaven if you're not surrendered to the king of that kingdom. Siehst du, du kannst nicht all die Ressourcen des Himmels erleben, wenn du dich nicht dem König des Reiches hingibst. Bible says, don't worry, and then the peace of God who will guard your heart and mind. Die Bibel sagt, sorge dich nicht, denn der Friede Gottes bewahrt dein Herz und deinen Verstand. Because the king of that kingdom gives me a very free life. Weil der König dieses Reiches mir ein befreites Leben schenkt. Taking good care of me. Er sorgt gut für mich. Surrender to the king and you experience the kingdom. Don't surrender to the king and you will experience the other kingdoms. Gib dich dem König hin und du erlebst sein Reich. Gib dich dem anderen hin und du wirst dessen Reich erleben. Wenn du das nicht machst, wirst du die Ressourcen des Reiches des Himmels verlieren. Which kingdom do you live in? In welchem Reich lebst du? I hope you enjoyed this. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Click the like if you did and subscribe if you haven't. Klicke auf Like, wenn ja, und abonniere den Kanal, wenn du ihn noch nicht hast. Thank you. And Daniel Reinhardt says ciao. Danke, Daniel und Reinhard sagen ciao.